Papa begutachtete sie neugierig, aber auch mit einem schwachen Lächeln. Sie sah gut aus, vor allem im sommerlichen Morgenlicht. Karierte Bluse, Jeansrock, weiße Socken und Sneaker, ihr Haar wie ein Teenager zu einem Pferdeschwanz gebunden. »Wie auf dem Schild steht, Miss, gebe ich keine Autogramme.« »Oh, ich glaube nicht, dass sie eins will«, sagte ich. Ihre Chuzpe amüsierte mich. »Mein Name ist Ruth Crawford, Sir. Ich habe Ihnen geschrieben und Sie um ein Interview gebeten. Sie haben abgelehnt, aber ich dachte, ich sollte es nochmal persönlich versuchen, bevor ich nach Boston zurückfahre.« »Aha«, sagte Papa. »Butch und ich, richtig? Und, glauben Sie weiter an einen glücklichen Zufall?« »Ja, allerdings habe ich nicht das Gefühl, jemals bis zum Kern der Materie vorgedrungen zu sein.« »Zum Herzen der Finsternis«, sagte er und lachte. »Literarischer Scherz. Ich habe etliche davon auf Lager, obwohl sie vielleicht Staub angesammelt haben, seit ich aufgehört habe, Interviews zu geben. Ein Schwur, den ich zu halten gedenke. Obwohl sie eine nette Frau zu sein scheinen und ich von Mark hier höre, dass sie die Absage gut weggesteckt haben.« Als er im nächsten Augenblick seine Hand über den Zaun ausstreckte, war ich angenehm überrascht. Auch Ruth wirkte überrascht, aber sie schüttelte sie, wobei sie sichtlich darauf achtete, nicht zu kräftig zuzupacken. »Danke, Sir. Ich wollte es einfach nicht unversucht lassen. Ihre Blumen sind übrigens wunderschön. Ich liebe Taglilien.« »Im Ernst? Oder sagen Sie das nur so?« »Ganz im Ernst.« »Meine Frau hat sie ja auch geliebt. Und weil Sie so freundlich waren, mir ein Kompliment für etwas zu machen, was meine liebe Sheila geliebt hat, will ich Ihnen einen Deal wie im Märchen anbieten.« Seine Augen blitzten. Ihr gutes Aussehen und vielleicht ihre Chuzpe hatte ihn angeregt, wie ein Schwall Wasser die Blumen seiner lieben Sheila aufrichten konnte. Sie lächelte. »Wie würde der aussehen, Mr. Carmody?« »Sie haben 3 Fragen frei und dürfen meine Antworten in Ihrem Artikel verwenden. Wie finden Sie das?« Ich war begeistert, und Ruth Crawford wirkte ebenso entzückt. »Absolut wundervoll«, sagte sie. »Fragen Sie also, junge Lady.« »Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, Sie setzen mich unter Druck.« »Stimmt, aber Druck erzeugt aus Kohle Diamanten.« Ruth fragte nicht, ob sie seine Antworten aufnehmen dürfe, was ich clever fand. Sie tippte mit einem Zeigefinger gegen ihre Lippen und behielt dabei Blickkontakt mit Papa. »Okay, Frage 1. Was hat Ihnen an Mr. Laverdier am besten gefallen?« Er überlegte nicht lange. »Loyalität, Zuverlässigkeit, was irgendwie aufs Gleiche hinausläuft, oder beinahe. Männer können von Glück sagen, wenn sie wenigstens einen guten Freund haben. Frauen haben da vermutlich mehr, aber das wissen Sie besser als ich.« Sie überlegte. »Ich glaube, ich habe 2 Freundinnen, denen ich jedes Geheimnis anvertrauen könnte. Nein, 3.« »Sie Glückliche. Nächste Frage.« Ruth zögerte, weil sie bestimmt Dutzende von Fragen im Kopf hatte und das kurze Interview an unserem Gartenzaun, auf das sie nicht vorbereitet war, ihre einzige Chance sein würde. Und Papas Lächeln, leicht sardonisch, zeigte, dass ihm bewusst war, in welche Lage er sie gebracht hatte. »Die Zeit läuft, Miss Crawford. Bald muss ich reingehen und meine müden alten Stelzen ausruhen.« »Also gut. Was ist die schönste Erinnerung an eine mit Ihrem Freund verbrachte Zeit? Ich wüsste gern auch die schlimmste Erinnerung, aber ich will mir meine letzte Frage noch aufheben.« Papa lachte. »Die Antwort dazu bekommen Sie umsonst, weil mir Ihre Hartnäckigkeit gefällt, aber auch, weil Sie ein erfreulicher Anblick sind. Die schlimmste Zeit war draußen in Seattle, auf meiner wohl letzten Reise an die Westküste, als ich vor einem Sarg stehend wusste, dass er meinen alten Freund enthielt. Seine begabte Rechte würde nie wieder einen Pinsel führen.« »Und die beste?« »Auf der Jagd im 30-Meilen-Wald«, antwortete er prompt. »Seit unserer Jugend sind wir dort in der 2. Novemberwoche auf die Jagd gegangen, bis Butch sein Stahlpony bestiegen hat und in den goldenen Westen aufgebrochen ist. Übernachtet haben wir in der kleinen Hütte, die mein Großvater gebaut hatte. Butch hat behauptet, sein Großvater hätte damals beim Dachdecken geholfen, was stimmen mag oder auch nicht. Sie hat ungefähr eine Viertelmeile jenseits vom Jalassie Creek gestanden. Wir hatten einen alten Willis-Jeep, mit dem wir bis 55 oder 56 über die Holzbrücke gefahren sind, um auf der anderen Seite zu parken, bevor wir mit unseren Rucksäcken und Gewehren weitermarschiert sind. Später haben wir uns nicht mehr getraut, mit dem Willis über die Brücke zu fahren, weil Hochwasser sie teilweise untergraben hatte. Also haben wir davor geparkt und sind zu Fuß rüber. Er blickte in die Ferne und seufzte.